Kaminski, Edmund Kaminski ist mein Name. Wie ich in die Sache Vampir hineinrutschte, weiß der Himmel. Im Grunde lag es daran, dass ich Friseur gelernt habe. Aber nachher ist immer gut reden und vorher ahnt man es nicht. Jedenfalls war ich eines Tages plötzlich Zeuge. Ich war Zeuge für eine Person, der ich mal sehr nahe gestanden habe. Na, ich sage mir, Zeuge, das geht noch. Das ist noch das bessere Teil. Wissen Sie, haben nämlich immer einen heillosen Bammel vor Gerichten gehabt. Und was ich tun konnte, das habe ich getan, um nur nicht so einem Mann in der Robe gegenüber zu sitzen. Egal, ob auf der einen oder auf der anderen Bank. Ich meine, auf der Bank des Klägers oder der Anklagerbank. Mensch, bin ich erschrocken, als 1947, es war Januar und eine Kälte, das sogar uns Berlinern eine Puste ausging, als da in meinem Friseurladen in Moabit der eine von den beiden Gentlemen, den ich gerade eingeseift hatte, ich tippte Amerikaner und sagte mir, Mann, reiß dich am Riemen, die bezahlen mit einer Stange Camel, als da der eine merkwürdige Frage an mich richtete. Eine Frage, wissen Sie, die mir bei meiner Einstellung zu den Gerichten höchst verdächtig vorkommen musste und die mir zugleich auch ein bisschen peinlich war. Sagen Sie, Herr Kaminski, Sie sind doch Herr Kaminski, nicht wahr? Ja. Sagen Sie, Sie kannten doch eine Frau namens Fino, Traute Fino, nicht wahr? Sie kannten sie doch. Also ich muss gestehen, mir blieb regelrecht die Spucke weg. Und ich trat beiseite, um mein Rasiermesser abzuziehen, obwohl das schon längst abgezogen war. Schließlich sagte ich so beiläufig wie möglich. Frau Fino? Fino? Was soll ich mit der zu tun haben? Ausgerechnet mit der? Aber noch während ich das sagte, merkte ich, dass ich was falsch gemacht hatte. Denn der Herr, den ich eingeseift hatte, der lächelte bloß. Oder vielmehr, ich sah, wie sich unter dem Schaum sein Gesicht zu einer Grimasse verzog. Aber Herr Kaminski, habe ich das behauptet? Ich frage doch nur, ob Sie sie kennen. Nur das. Jawohl, gekannt habe ich sie, das ist richtig. Aber das ist lange her. Warum zittern Sie denn so? Sie werden mich noch schneiden. Geben Sie mir mal das Messer. Ja, ich möchte mich allein rasieren. Cross, schließen Sie doch die Tür zu. Wir möchten jetzt durch niemand gestört werden. Ich war so perplex, dass ich nicht antworten konnte. Und ich sah, wie der, den er Cross genannt hatte, zu meiner Tür ging und sie zuschloss. Und das Schild, das da hing, das drehte er auf die andere Seite, sodass jetzt jeder von draußen lesen konnte. Vorübergehend geschlossen, ja. Vorübergehend geschlossen, Herr Kaminski. Wir handeln in Ihrem eigenen Interesse. Wir, das heißt Mr. Cross und ich, Masur heiße ich. Sie werden meinen Namen ja bereits gehört haben. Ich hatte nicht die Ehre. Ich komme, einen Augenblick. Alter Kaminski, keinen Schritt weiter. Tun Sie uns den Gefallen und fügen Sie sich. Bitte wollen Sie sich wieder dahin stellen, ja? Ja, und meine Kunden? Soll ich die draußen warten Ihre lassen? Kunden können doch lesen. Wir werden Ihnen selbstverständlich den Ausfall ersetzen, Herr Kaminski. Hier ist eine Packung Glackestein. Nicht wahr, da wundern Sie sich. Das tut zum Beispiel die Polizei nicht. Auch aus anderen Gründen können Sie froh sein, dass die Polizei nicht vor uns hier gewesen ist. Ich habe noch nie was mit der Polizei zu tun, ja. Umso besser, dann brauchen Sie doch nichts zu fürchten. Mr. Cross allerdings und ich, wir sind hierher gekommen, um Sie zu fragen, wo ist der Schmuck, Herr Kaminski? Was für ein Schmuck? Wir haben alle Beweise in Händen, auch Ihre Aussagen im Prozess der Frau Fino. Ich weiß wohl nichts. Dann denken Sie doch mal nach, Sie werden sich sicher besinnen. Na? Frau Fino übergab Ihnen den Schmuck. Welchen Schmuck? Das ist doch ein Irrtum. Den Schmuck, den Sie in Paris stahlen, 1944. Die Traute? Ein Schmuck gestohlen? Ja. Also alles, was recht ist, das kann doch nur ein Witz sein. So, ein Witz? Wollen Sie auch leugnen, dass Sie in den Prozess verwickelt sind, den Frau Fino vor einem Berliner Gericht angestrengt hat? Ja, nur leider hat sie mich da als Zeugen benannt. Gut. Und 1944 fuhr Frau Fino nach Paris und kam mit einem Millionenschmuck wieder, den sie Ihnen gab. Ihnen, Herr Kaminski. Denn Sie sind doch Ihr Freund, nicht wahr? Oder wollen Sie das bestreiten? Freund, Freund, ich habe Frau Fino seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Also 1937? Na, jedenfalls nach der Olympiade war das. Was hatten die Olympiade damit zu tun? Na, direkt nichts. Ich hatte da nach langer Zeit wieder eine Anstellung gefunden als Friseur, draußen im Olympischen Dorf. Und es ging mir wieder besser. Ging es Ihnen denn schlecht vorher? Schlecht, schlecht ist ihr prahlt. Ich war am Ende, genau wie der Traute. Bis ich mir schließlich sagte, was hast du noch mit ihr zu tun? Ich gebe es ja zu, war ja kein feiner Zug von mir, aber schließlich, man ist ja auch bloß ein Mensch. Ein Mensch? Herr Kaminski. Was, Alles gut. Ihnen was? Na, lassen Sie mal. Kann ich Ihnen helfen, Herr Marcel? Danke Ihnen. Es ist nur ein bisschen Luft nötig. Es ist nicht der Rede wert. Also, ein Mensch, sagten Sie. Also schön, dann wollen wir menschlicher hin. Wo waren Sie 1944? Da müssen Sie mein rechtes Bein fragen. Liegt bei Kandor in Kurland. Schöne Gegend, sag ich Ihnen. Sie wissen also nicht, dass Frau Fino ihren Prozess gewonnen hat? Ich weiß bloß, dass er ausgesetzt wurde, weil der Krieg kam. Das verstehe ich nicht. Wo ist denn Frau Fino geblieben? Was weiß ich? Ich habe sie seit der Olympiade... Sagten Sie ja schon. Und was wissen Sie sonst von ihr? Sonst? Ach Gott, das ist eine lange Geschichte. Und traurig, meine Herren. Sehr traurig. Erzählen Sie. Hier im Laden, also, das ist ein bisschen ungemütlich. Also, meine Herren, darf ich Sie bitten, kommen Sie doch ins Hinterstübchen wenigstens. Da ist es wärmer, nicht? Hier durch, ja. Vorsicht, die Stufen hoch. Ja, ja. Die Alchemistenküche, die Traute immer sagte. Bitte, meine Herren, wollen Sie so Platz nehmen, ja? Hier ist alles so geblieben, wie es war. Wenn Sie sich nur die ganze Bude noch voll von Glasröhren und nicht von den Fläschchen vorstellen wollen, zwischen denen Emil Fino damals hauste. Emil Fino? Jawohl, Traute Celia. Ich selbst habe ihn nicht mehr gekannt. Aber wie oft hat mir später Traute von ihm erzählt. Ja, siehste, Ede, auf den Stuhl hat er gesessen und hat den Hinterhof geguckt, bloß um seine Augen auszuruhen, weil die vom vielen durchs Mikroskop gucken schon ganz schwach waren. Und dann hat er wieder seine Tiegel und Tellerchen auf den Bunsenbrenner gestellt und gekocht, dass an die Luft wegblieb und die Bude voll von Dämpfen war. Und jeden Tag hat er neues Reagenzglas abgefüllt. Die Wände waren mit so einen Gläsern gespickt, unterm Tisch, überm Tisch, wo man hinfasste und hintrat, standen die Dinger mit Staub drauf und fingerdick. Aber der ließ ja keinen ran. Ganz tückisch konnte der da werden, bis mir eines Tages zu viel war und ich sagte, Emil, entweder dies Zeug oder ich. Und mit einem Handschlag ein ganzes Schock von Ampullen weggesäbelt, das bloß so spritzt und Sudelbad von Farbe über alles hin. Da sah der mich an mit so einem Hundeblick, den ich nie vergessen werde. Und dann schloss er sich ein. Die ganze Nacht blieb er drin, bis ich am anderen Morgen an die Tür klopfte und sagte, Emilchen, lebst du denn noch? Nimmst dir doch nicht so zu Herzen. Da schob er das Mikroskop weg und sagte, Traute, nun will ich, dass er mich abholen nach Dalldorf, wenn es das hier nicht ist. Und siehste, Ede, das war's. Noch am selben Tag färbte ich mir die Haare und kriegte das Zeug gar nicht wieder raus. Und von Anfang an der fabelhafte Glanz. Wir müssen es Vampir nennen, sagte ich. Darauf Emil Vampir, ist das ein Vogel? Kann sein, sagte ich, aber mit Erotik hat's auch was zu tun. Jedenfalls ist es der Name, den wir brauchen. Ja, das erzählte mir der Traute wohl ein Dutzend Mal. Und was war das, Vampir, Herr Kaminski? Na, das Haarfärbemittel, das der Emil Fino erfunden hatte. Keine Ahnung. Warum erzählen Sie uns denn das? Warum? Aber damit fing doch alles an. Das Glück und auch das Unglück. Sehen Sie, die Sache war doch die, dass die Weiber in unserer Gegend ganz verrückt wurden, als sie von Emils Erfindung hörten. Es gab zwar eine Menge Fabrikate auf dem Gebiet, aber wie das so ist, Vampir wurden ein Schlager. Besonders Hennerot, das war Emils Meisterstück, das war ihm besonders geglückt. Bald wusste es unsere Straße, bald ganz Moabit. Und Traude mit ihrem Frisiersalon, die wurde richtig berühmt. Aus dem vornehmen Westen bis von Zehlendorf her kamen die Damen gefahren, weil sie sich färben lassen wollten. Tja, da, mitten im schönsten Boom, machte Emil die Augen zu. Ganz plötzlich. Es war so, als hätte der liebe Gott damit gewartet, bis Vampir erfunden war. Ja, und Traute Fino sah sich nach jemandem um, der den Laden anstelle von Emil schmiss. Naja, sehen Sie, und dieser jemand war ich. Traute war damals 45 und ich merkte gleich, dass sie eine ganz lebenslustige Witwe abgab. Sehen Sie, schließlich war ich mit meinen 35 kein Kostverächter. Und ausgerechnet, als wir eben Mittag so allein im Geschäft waren, ja, da sagte sie so mit ihrer sanften Stimme... Edmund Kaminski. Also Sie hatten mir der Himmel geschickt. Chefin, nur übertreiben Sie nicht. Immer hübsche Beine auf die Erde lassen. Da sagen Sie mal, Edmund, wer hat Ihnen das bloß eingegeben? Was? Ich meine, wer hat Ihnen gesagt, dass kein Mensch Sie gerade so dringend braucht wie ich? Na wer? Mein Instinkt. Das heißt ja, Männer haben keinen, aber mein Instinkt war es nun mal. Der sagte mir... Er ist eine arme, eine hilflose, ja, das war. Eine reizende, hübsche junge Frau. Wirklich? Chefin, alles was recht ist. Sie sagen Sie doch nicht immer Chefin zu mir. Sagen Sie, sagen Sie doch Traute. Traute? Ja, mein Lieber. Wir haben doch Mut. An Mut, Traute, hat es mir noch nie gefehlt. Vorsicht, Gott. Ausgerechnet jetzt. Guten Tag, meine Frau. Guten Tag. Guten Tag, Frau. Was steht zu Diensten? Ich möchte gerne die Haare gefärbt haben. Aber selbstverständlich, Henna-Rot. Ja. Das wird wundervoll zu Ihnen passen. Bitte Platz zu nehmen. Danke. Ja, so fing es an. Und wie es weiterging, können Sie sich ja denken. Wenn ich für meine Person... Ich war natürlich kein Neuling im Umgang mit Damen. Und ich wusste, wie sie angepackt werden wollte, die Traute. Naja, jedenfalls zog sie mich ins Vertrauen. In jeder Beziehung, versteht sich. Und ich war's, der ihr den Floh ins Ohr setzte. Ganz behutsam, wissen Sie? Ich denke schon so lange drüber nach, wozu sich hier abrackern, Traute. Du bist jung, unternehmungslustig, du hast noch alles vor dir. Willst du hier versauern? Vielleicht dein Leben lang Wasserwellen drehen? Na, drück dich mal klarer aus, Edmund. Noch klarer? Sieh mal, die Konjunktur für Vampir geht nicht runter, sondern rauf. Das siehst du ja selber. Ja. In 1-2 Jahren musst du den Laden hier sowieso vergrößern. Hm. Aber auch dann kannst du nicht alle bedienen, die einen neuen Kopf haben wollen. Na, du meinst also, wir sollen... Jawohl! Den Laden verkloppen! Den Steinkasten vom Mietshaus gleich dazu. Mensch. Dann in eine andere Gegend. Und Vampir ganz groß machen. Hm. Zum Beispiel Südende. Da hast du doch ein Grundstück. Ja. Aber was wächst da? Gras. Ja. Ehrlich gesagt, ich war neulich draußen, hab's mir angesehen. Trauteken, Gras. Dabei kannst du Zukunft, goldene Zukunft, kannst du aus dem Gelände holen. Na, zum Beispiel? Eine kleine Fabrik. Eine Villa. Nur nicht gleich mit einem Gärtner, aber ganz hübsch. Ach, nein. Garagen, Vernieferwagen und für einen superben Zweisitzer. Traudigen, das ist es. In die große Welt gehörst du. Und da kommst du hin, so wahr ich Kaminski heiße. Hm. Wir sind doch nicht auf den Kopf gefallen. Hm. Und ich klemm schon einen Fuß in die Tür. Da verstehe ich was von. Und wo wir hinwollen, da kommen wir hin. Vampir, das hat doch Klang. Mensch, Traudigen, Vampir, das zieht. Da liegt Musik drin. Die sensationelle Erfindung auf dem Gebiet der Haarmoden. Nehmen Sie Vampir, meine Damen, und die Welt liegt Ihnen zu Füßen. Vampir, das herrliche Henna-Rot, die große Mode. Frau, ich liebe alle Frauen. Vorausgesetzt, dass Sie die moderne Vampir-Methode anwenden. Graue Haare? Oho, diese Sorgen kenne ich nicht. Es gibt doch Vampir. Berlinerin, bewundert man dein Haar, ist ja durch Vampir, Vampir, Vampir, wunderbar. Berlinerin, bewundert man dein Haar, ist ja durch Vampir, Vampir, Vampir, wunderbar. Berlinerin. Bewundert man dein Haar, es wird durch Vampir, Vampir, Vampir, wunderbar. Berlinerin, Berlinerin, hier ist ein Vampir, wird dein Haar so wunderbar. Jawohl, alles von mir. Und ich sage Ihnen, die Fabrik florierte. Das haute hin. 1927, 28, 29, es ging aufwärts. Ja, und da auf einmal. Ja, bitte? Odaliske, Fabrik de Produits Chimiques à Paris. Haben Sie verstanden? Odaliske. Ah, ja. Fabrik de Produits Chimiques in Paris. Ist dort die Firma Vampir Berlin Südende? Ja, ja. Oh, bonjour, madame. Madame Finot? Finot, ja. Oh, großartig. Nous sommes enchantés de votre offerte, madame. Ja, ja, ja. Wir sind sehr zufrieden mit Ihrem Angebot. Alles gut. Ja, unser Kommissionär, Monsieur Pêcheur. Vous avez entendu, Monsieur Pêcheur? Pêcheur. Wir kommen morgen Nachmittag. Ja. In Ihre Büro, s'il vous plaît. Ja, ja, ja. S'il vous plaît, ja. Bien, au revoir, madame. Au revoir, au revoir. Machen Sie es kurz, Kaminski. Was wollte Odaliske? Vampir natürlich. Er wollte Vampir in Frankreich vertreiben und als Gegenleistung sollten wir Odaliske, den Nagellack der Dame, für Deutschland übernehmen. Und die Sache wurde perfekt? Dank Herrn Sabatier, jawohl. Sabatier? Mein Gott, was ist los? Alter? Soll ich den Arzt sagen? Nein, das ist nicht nötig. Hat er das öfters? Der, Sagen Sie mal, wie war sein Name? Er heißt Masur. Masur? Hm. Menschenskind? Masur? Ja, Masur, ne? Also, weiter. Sagten Sie Sabatier? Sabatier, ganz recht. War ein Berliner Anwalt. Sabatier und... Ja, sprechen Sie es nur aus. Sabatier und Masur. Ja, so nannte sich das Büro. Sabatier und Masur, Rechtsanwälte. Berlin W15 Townschen. Sind Sie denn dieser Herr Masur? Der Kompagnon von Sabatier? Ich war es. Erzählen Sie weiter. Was soll ich erzählen? Dann wissen Sie es doch, wie es weitergeht. Ich weiß nichts, Herr Kaminski. Darum bin ich doch hier. Darum, denn Sabatier lebt nicht mehr. Nur Sie. Sie haben wir ausfindig gemacht. Also nun reden Sie bitte. Nun reden Sie doch. Ja, also wenn Sie unbedingt wollen. Also Sabatier gab einen Segen. Ich meine, juristisch meine ich, nicht? Er war wohl mit dem Chef von Udaliske befreundet oder wenigstens gut bekannt. Und Udaliske, allererste Referenzen. Wir schlossen einen Vertrag. Nämlich, Verlust und Gewinn der beiden Firmen jährlich zu vergleichen. Und wem ein Guthaben zustand, dem musste es ausbezahlt werden. Allerdings hatte das in der Praxis einen Haken. Nicht für uns, sondern für die Franzosen. Denn Vampir wurde in Paris ein Schlager und Udaliske war bei uns bestenfalls ein Achtungserfolg. Trotzdem lief alles zuerst wie vorgesehen. Jährlich kam der Herr Pecheur, der Kommissionär von Udaliske, zu uns nach Berlin und wir rechneten ab. Das heißt, nicht wir, also Frau Fino und ich. Nee, nicht wir, sondern... Spiegel, Vera Spiegel. Wie heißt es im Märchen? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ach, gehen Sie, Monsieur Pecheur, mit Ihren Späßen. Späße? Oh, Komplimente, schöne Frau. Also da ist der Posten vom 1.11. Haben Sie das? 3.460 Flaschen Vampir, dem stehen gegenüber... 903 Udaliske. Oh la la, wie böse. Aber Monsieur Pecheur. Oh, pardon, eine Fliege saß auf ihre Strumpf, konnte ich nicht sitzen lassen. Also das macht 7.405 Mark gegenüber 98.602 Franken. Haben Sie das? Naturellement, immerhin ein Defizit von... Ah, ich kann heute nicht rechnen. Ist das ein Wunder, Madame? Machen Sie mir die Freude heute Abend in der Taverne. Ein entzückender Platz ist reserviert. Sagen Sie ja, und ich kann gleich wieder rechnen. Ach, Sie denken, weil Sie aus Paris kommen, hat man nichts anderes vor? Oh, pardon, es entzieht sich meine Kenntnis, dass Sie haben ein Rendezvous mit... Mit? Ich weiß nicht, vielleicht mit Herrn Kaminski, vielleicht mit einer anderen Herren, ich weiß nicht. In diesem Augenblick, Herr Masur, da trat ich ein. Ich gestehe, ich hatte zufällig hinter der Glastür alles mit angehört. Dieser alte Schwerenöter, dachte ich, verdreht dem späten Mädchen den Kopf. Dem werde ich's geben. Und da sagte ich, wissen Sie, so aus lauter Jux. Na, schon fertig, Herr Pecheur? Ich komme nur, um zu fragen, lieber Vera. Es bleibt doch heute Abend dabei. Oder etwa nicht? Sehen Sie, Herr Masur, das hätte ich nicht sagen sollen. Nämlich, an Ihrer Verwirrung merkte ich gleich, da brennt ja ein hübsches Feuer für dich, mein Junge. Wenn du das nicht in Schach hältst, steht Treptow in Flammen. Sie müssen nämlich wissen, Herr Masur, die Vera war eine Freundin von einer Freundin meiner Chefin. Übrigens war sie eine erstklassige Buchhalterin, nichts dagegen. Und Frau Fino vertraute ihr völlig und hat ihr sogar Prokura gegeben. Jawohl. Aber nun sagen Sie selbst, was denkt ein Mann in solcher Lage? Die Blumen, die am Wege stehen. Wiederum sagte ich mir, die Traute, wenn die dahinter kommt, lass die Finger davon. Der eine Arm mit Vera soll dir genügen, aber einer muss es wenigstens sein. Na schön. Das alles hatte ich längst vergessen, als ich mit Traute auf die Reise ging. Eine Ferienreise, wissen Sie, erster Urlaub nach all den Jahren. Konnte ich ahnen, dass Vera innerlich vor Eifersucht tobte und verheult hinterm Fenster stand, als wir ins Auto stiegen? Und konnte ich wissen, dass zur selben Zeit, als wir über den Brenner kutschierten, der smarte Herr Pecheur längst in Berlin eingetroffen war? 5 Wochen Capri. Wir dachten an nichts. Es war wie im Kino, sag ich Ihnen. Aber als wir wiederkamen, und in Südende in unserer Straße einbogen, da sagte die Traute, und ich sah, dass sie die Augen zu hatte. Ede, du, Ede. Ja, du. Sind wir schon da, Ede? Was fragst du? Mach doch die Augen auf. Ede, halt mal an. Ach, mal ganz tief Luft holen, Ede. Merkst du was? Nee, was soll ich denn merken? Berlin bleibt Berlin. Das habe ich schon im Capri gewusst. Ach, wenn ich so sehe, da das Gitter... Die Pelagonie, da hinten das Glasdach vom Lager und die Villa. Ede, ich weiß wahrhaftig gar nicht, was wir die ganze Zeit in Capri gewollt haben. Brauchst du ein Taschentuch? Ach, Albern. Wenn die Müd beruhigt ist, dann können wir ja vielleicht mal aussteigen. Ne? Halli, hallo. Wir sind da raustreten. Die Chefin kommt. Nanu? Kein Mensch zu sehen? Die Läden vor? Was ist denn das? Komisch. Du, was will denn der? Was ist denn das für einer? Sind Sie Frau Fino? Tja. Ist das Ihr Wagen hier? Wagenstöber 1A21-350? Ja! Das ist aber bei Ihnen piept's wohl, ne? Was wollen Sie denn eigentlich? Was schnuffeln Sie denn hier rum? Gestatten Sie Klinike, Gerichtsvollzieher. Ja, ich führe die Zwangsvollstreckung durch. Den Wagen muss ich leider auch finden. Was? Sie wurden im Datum geirrt, was? Herr Gerichtsvollzieher, der 1. April ist vorbei. Ja, am liebsten käme ich nur am 1. April, Frau Fino, das dürfen Sie mir glauben. Ja, aber ich lebe ihn so, dass er nicht jeden gleich ins Gesicht springt. Wer? Was, ein Kuckuck? Er will tatsächlich einen Kuckuck hinkleben. Also, keine Aufregung. Sie dürfen den Wagen ja noch fahren. Ja, was denn, was denn? Ja. Moment mal, was ist denn das für eine Komödie? Wir haben keine Schulden. Es muss doch ein Irrtum sein. Nehmen Sie Ihren Kuckuck wieder mit. Das ist leider nicht möglich. Hier, da ist ein Arrest- und Pfändungsbefehl vom Landgericht gegen Firma Vampir. Vollhaftende Inhaberin, Frau Edeltraut Wino, wohnhaft und so weiter und so weiter. Ja, also jedenfalls, Sie haben keinen Zutritt zu Ihren Geschäftsräumen, wenn Sie es noch nicht wissen sollten, Frau Fino. Sämtliche Konten, Grundstücke, bewegliche Habe, etc., etc. Aber wieso denn? Das ist doch Unsinn! Wer steckt denn da dahinter? Tja, es geht so weit hieraus ersichtlich um eine Zahlungsklage von Odaliske, Paris gegen Vampir, Berlin, über 72.000 Mark. Die Klage wird vertreten durch Rechtsanwälte Sabatier und Masur. Tja, meine Dame, das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Wir beide waren wie gelähmt, wie Sie sich denken können. Alles, aber auch alles, was der Gerichtsvollzieher berichtet hatte, bestätigte sich. Die Buchhalterin Vera Spiegel, na, die war völlig durcheinander. Ja, also Frau Fino, Monsieur Pichard kam und sagte, ich muss die Bilanz einsehen. Da wäre ein gewisser Verdacht. Was für ein Verdacht denn bloß? Ja, der Verdacht, dass der Anteil, der Odaliske Zustand, in den letzten Jahren von uns gekürzt worden wäre. Ach, ist doch Wahnsinn. Wir haben genau abgerechnet. Stimmt auf den Pfennig. Sie selbst, Freund Spiegel, wissen das am allerbesten. Ja, das habe ich ihm ja auch gesagt. Ja, und dann? Ja, dann verlangt er die Kontoauszüge. Und die Kundenlisten und wollte die Außenstände wissen. Ja, weiter, was noch? Naja, und die Kreditoren und die Debitoren und... Also alles, was unser Geschäft ist. Und Sie? Sie infame Person. Sie haben Ihnen das etwa gegeben? Ja, er warf mir doch einen Betrug vor. Und er drohte mit der Polizei. Aber warum haben Sie denn da nicht telegrafiert? Ja, ich wollte die Sache allein aus der Welt schaffen. Ich dachte, es ist unmöglich, die Listen stimmen. Und jede Zahl, was kann denn da passieren? Und... Ich wollte vor allen Dingen Ihren Urlaub nicht stören. Ja, das ist Ihnen gelungen. Das muss man sagen. So, na. Und dann? Ja, und dann kam er mit dem Rechtsanwalt Sabatier und noch mit einem Herrn, einem Buchprüfer von der Handelskammer. Und Sie bewiesen mir und... Hm. Ja, und dann haben Sie es auch dem Gericht bewiesen, dass Ihre Forderung stimmte. Na, nun setzen Sie sich erst mal hin, ja? Demnach hätten Sie sich, Fräulein Spiegel, Sie hätten sich verrechnet. Vielleicht schon die ganzen Jahre. Ja, das habe ich geahnt, dass Sie mir die Schuld geben. Das ist der Dank. Jahrelang habe ich mich abgerackert und ich mache kein Auge zu und schlafe keine Nacht, und während Sie auf Urlaub sind. Aber Ihre Vorwürfe, Frau Fino, die können mich nicht verletzen. Ach. Das sage ich Ihnen. Ich habe meine Pflicht getan. Ich stehe sauber da und meine Bilanzen sind 1A. Das haben die Herren auch festgestellt. Das haben sie ausdrücklich bestätigt und das Gericht ebenso. Sie wissen ja, wo das Geld geblieben ist. Hab ich es denn verbraucht oder Sie? Ich oder Sie, Frau Fino? Wer hat denn das Geld verbraucht? Wir erhoben natürlich Einspruch, meine Herren. Alles, was da behauptet wurde, war ja aus der Luft gegriffen. Aber... Da waren Unterschrift und Siegel des Buchprüfers, da waren eidesstattliche Versicherungen der Vera Spiegel und da waren lauter Beweise, die das Gericht bewogen, den Arrest über das ganze Vermögen aufrechtzuerhalten, um, ja, wie sagten sie doch damals, um Odaliske vor weiterem Schaden zu bewahren. Unser Anwalt war machtlos. Er musste aus der Villa raus, Die Firma wurde bis auf Weiteres stillgelegt. Tja, und dann kam der Hauptprozess. Er kostete natürlich Geld. Und wir mussten es besorgen. Aber besorgen Sie mal Geld, wenn Sie nichts mehr haben. Keine Sicherheit, keinen Hintergrund. Dann kam das Jahr 1933. Wir sahen und hörten nichts. Beweisaufnahmen, Vernehmungen, Gutachten. Es kam 1934 mit einem Röhmputsch, das wissen Sie ja. Für diese Verbrechen war eine schwere und harte. 19 höhere SA-Führer, 31 SA-Führer und SA-Angehörige wurden erschossen. Ebenso 3 SS-Führer als Mitbeteiligte. In dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation. Und damit des deutschen Volkes oberster Gerichtsherr. Wir sahen und hörten nichts. Der Prozess lief zum Kammergericht. Und da schrieb man bereits 1935. Ganz schön, aber was ging uns das an? Wir lebten ja doch nur für unseren Prozess. Da endlich verkündete das Kammergericht, nach 5 Jahren, das Kammergericht. Der Prozess ist entschieden, die Ansprüche der Firma Odaliske sind berechtigt. Die Ansprüche der Firma Odaliske sind berechtigt. Ja, verloren. Wir hatten verloren, meine Herren. Es war aus. Bitter für Frau Fino, Herr Kaminski, sehr bitter. Aber die Leute bekamen ja unstreitig ihr Recht. Recht? Glauben Sie noch an sowas? Ich bin Jurist, Herr Kaminski. Für mich ist maßgebend, was das Gericht entscheidet. Und es hat entschieden... Und es hat entschieden, die Fabrik in Südende, die Villa, alles kommt unter den Hammer. Jawohl. Und Vampir? Was wurde mit der Wunderrezeptur? Vampir wurde ab sofort von Odaliske Paris hergestellt. Und damit war Frau Fino zur Bettlerin geworden. Die Fürsorge ernährte sie jetzt. Ich versuchte, sie zu unterstützen, wo ich konnte. Aber mir ging es selbst dreckig hier noch. Aber das war nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass sie es nicht begriff, Herr Masur. Sie begriff es einfach nicht. Sie gebärdete sich wie eine Verrückte. Lügner, Schufte, Betrüger sind das. Die haben Komplott geschmiedet und ich bin das Opfer. Das mag sein, Traut, aber wir können doch nichts beweisen. Du musst dich damit abfinden. Abfinden nie. Bis ans Ende meiner Tage nicht. Du verlangst, dass ich das mitmache. Ach, so pfeift der Wind. Das willst du mir sagen. Das... Nein, nicht das. Aber siehst du denn nicht, dass wir gegen eine Wand anlaufen? Wenn es so weitergeht, dann muss ich mir einen Leierkasten mieten und du singst dazu. Nee, Traute, da mache ich nicht mit. Da geh doch, warst ja nur drauf. Ach, du bist verrückt. Aber mal muss man doch kapieren, dass wir uns die Hacken umsonst abgelaufen haben. Ich hab doch mobil gemacht, was ein Mensch mobil machen kann. Von Instanz zu Instanz sind wir gejagt. Den letzten Pfennig haben wir zusammengekratzt. Normal kommt doch der Moment, wo einem der Puste ausgeht. Mir ist er noch nicht ausgegangen. Na gut, dann fang doch wieder an. Mach doch als Friseuse. Ich als Friseuse? Das könnte ja so passen. Deiner Freundin die Locken drehen, was? Ach, dreh sie, wem du willst, wenn du das denkst. Aber das weiß ich ja schon lange. Ich weiß schon lange Bescheid. Bin jetzt alt. Bin arm. Hast mich satt. Ach, Traute, nun mach doch mal einen Punkt. In welcher Welt lebst du eigentlich? Also hör auf mit deinem Gerede. Mir reicht's jetzt. Will mein Recht. Mein gutes Recht. Also dann such dir dein Recht alleine. Ich spiel nicht mit, verrückt. Ich sage dir, ich spiel nicht mit, verrückt. Ja, so war's, Herr Masur. Ich hörte ein ganzes Jahr nichts von ihr. Ein ganzes Jahr stand ich auf den Arbeitsämtern rum. Da kam endlich zum Glück die Olympiade. Und ich wurde als Friseur angestellt, draußen im Westend, im olympischen Dorf. Und wie ich gerade den finnischen Meisterläufer Fansee den Kopf schere, da geht plötzlich die Tür auf und eine Frauensperson ruft quer durch den Salon: Herr Fansee da, Herr Fansee wird am Telefon verlangt, drüben in der Verwaltung. Ich denke, Nanu, denke ich, die Stimme kennst du doch. Und gucke hoch, mich trifft fast der Schlag. Vera Spiegel. Niemand anders als der Vera Spiegel. Nanu, Sie sind da? Herr Kaminski. Herr Fansee ist schon fertig. So einen Augenblick, Herr Fansee, ich bürste Sie noch ab. Ne? Nicht nötig. Drüben, wo ich kann sprechen. In der Baracke gegenüber, Zimmer 3. Bitte gleich links durch die Tür. Herr Kaminski. Edmund Kaminski. Sagen Sie mal, Sie tun ja so, als ob ich ein Geist bin. Wegen dem weißen Mantel vielleicht? Mein Gott, dass wir uns hier treffen. Na, wo denn sonst? Da glaubten Sie vielleicht auf einem anderen Stern? Ach, Sie sind immer noch der Alte. Ich kann das gar nicht fassen. Ist ja auch nicht nötig gleich, nicht? Wir haben ja noch Zeit. Sie arbeiten drüben? Ja, in der Verwaltung, schon seit einem halben Jahr. Na, da hätten wir uns doch schon früher treffen können. Ja? Hätten Sie denn das gewollt? Alte Liebe rostet nicht. Schon immer meine Devise. Wenn ich so zurückdenke... Wirklich? Herr Kaminski? Sagen Sie, Spielchen, haben Sie was von ihr gehört? Von wem? Von Frau Fino? Na ja, ich dachte. Könnte ja sein, ne? Warum nicht? Guten Tag. Guten Tag. Bitte Platz zu nehmen, mein Herr. Um 5 ist Büroschluss. Gemacht. Ich hole Sie dann ab. Rasieren bitte, der Herr, oder Haarschneiden? Haarschneiden. Die Vera, die hatte sich gut gehalten. Das kann ich Ihnen flüstern, meine Herren. Richtig ein bisschen hübsch war sie geworden. Und dabei so komisch scheu, so mit irgendwas im Gesicht, was anders war. Und ich dachte immer nur an den Blick, den sie mir zugeworfen hatte. Damals, wissen Sie, als ich den smarten Herrn Pecheur ausbotete. Und an das, was dann kam. Und während ich Marathonläufer und Sprinter und das Messer nahm, freute ich mich plötzlich auf 5 Uhr. Pünktlich wie die Maurer war ich drüben in der Baracke, Zimmer 3. Pünktlich wie die Maurer, Herr Masur. Sie suchen Fräulein Spiegel? Ja, da kommen Sie zu spät, die ist schon nach Haus. Das ist ja merkwürdig. Na, bei Frauen, wissen Sie, da ist doch nichts merkwürdig. Die sind den ganzen Tag fidel und munter und plötzlich fangen sie an zu heulen und sind nicht mehr zu sprechen. Was denn, die Spiegel? Na ja, wer denn sonst? Moment mal, haben Sie Ihre Adresse? Wissen Sie, wo Fräulein Spiegel wohnt? Ja, bitte. Guten Tag. Ist Fräulein Spiegel da? Geradeaus. Die Tür links. Ja, ja, die Tür. Herein. Sie, Herr Kaminski? Warum sind Sie denn weggelaufen? Ja. Nun sagen Sie doch ein Wort. Haben Sie Angst? Vor mir? Nein. Angst nicht. Na also, ich habe mich wirklich gefreut. Sehr gefreut. Und Sie nicht? Nun reden Sie doch, Vera. Aber Spiegelchen, ich mein's doch nur gut. Das ist es ja. Und Frau Fino hat's auch gut mit mir gemeint. Frau Fino? Na, doch immer nicht vergessen. Das ist doch nur lange genug her. Ich kann's aber nicht vergessen. Ich kann's nicht. Ich bin an allem schuld. Schuld? Woran sind Sie denn schuld, Fräulein Vera? Was reden Sie denn da für ein Zeug? An allem bin ich schuld. An dem ganzen Unglück. Aber Fräulein Vera... Ja, an Ihrem Unglück auch. Und an dem von Frau Fino. Ich weiß ja, wie sie dran ist. Sie brauchen mir gar nicht zu erzählen. Ich bin an allem schuld. Also nun bleiben Sie mal auf dem Teppich, Kindchen, nicht? Wie war denn die Sache? Das Gericht hat entschieden. Da können Sie doch nichts für. Doch, Herr Kaminski. Doch. Das wissen Sie noch nicht. Das war es bloß ich. Und Pecheur. Ach nee, Pecheur? Ja. Er kam gleich, als Sie und Frau Fino aus dem Haus waren. Damals, als Sie nach Capri fuhren. So. Und was wollte er denn? Ja, ich habe es ja auch nicht geahnt. Ich stand am Fenster und sah ihnen beiden nach. Und da kam er ins Zimmer. Ich hatte ihn gar nicht gehört. Spieglein, Spieglein an der Wand. Herr Pecheur, mein Gott, bin ich erschrocken. So traurig, Madame. Sie haben geweint. Wie kommen Sie denn hier rein? Durch die Tür, Sie zu trösten, Madame. Das Nest ist leer, nicht wahr? Ein guter Moment für mich, ein großer Moment, der André Pecheur vergessen macht, seine Leiden. Ach, Sie Philosi. Ich, Philo, ich schwöre Ihnen, Madame, bei diesen Rosen, den schönsten, die man hat in Paris. Für mich? Für mich, Herr Pecheur? Ach, für Sie allein. Sie werden Zeit haben für mich, heute oder morgen. Werden Sie Zeit haben, Madame? Ja, ich hatte Zeit. Nicht bloß an diesem Abend, Herr Kaminski. Jeden Abend. Wir gingen zu Horcher essen und waren im Wintergarten. So hat's angefangen. Und dann führte er mich Nacht für Nacht durch die Bars und trank mit mir Sekt. In teuersten Lokalen am Kurfürstendamm. Und jeden Tag hat er sich ein neues Vergnügen ausgedacht. Jeden Wunsch las er mir von den Augen ab. Und wenn ich vorm Schaufenster stehen blieb, am nächsten Tag brachte mir ein Bote das Kleid, an das ich dachte. Und dabei redete er unentwegt auf mich ein. Ma chérie. Vera, mon enfant, ich bin so glücklich. So glücklich. Ihr werdet fahren nach Paris. Ihr werdet noch glücklicher sein als ihr. Es wird werden wie ein Fest. Wie ein Fest, Madame Fischer. Oh, André. Oh ja, wir werden heiraten. Bald. Ich habe gemietet eine entzückende Wohnung am Boulevard de Capucine. Oh, schon gemietet? Oui, schon gemietet. Ich habe gesetzt alles auf eine Karte. Ich war willig, das Leben zu verlassen, wenn es nicht würde glücken. Was ist es wert ohne dich, Vera? Oh, André, das ist doch nicht wahr. Warum soll ich nicht wahr sein, Vera? Chérie, wir dürfen natürlich nicht vergessen, unsere Arbeit für unsere Liebe. Ich habe da noch eine Kleinigkeit, eine Sache geschäftlich. Ich muss morgen prüfen die Bilanz. Je compte sur toi, Vera. Meine Firma weiß, dass Frau Fino hat nicht ehrenhaft gehandelt an uns. Aber vergiss es heute. Denkt nicht dran, es hat Zeit bis morgen. Wir werden durchgehen, die Bücher gemeinsam. Ja, aber sie müsste doch dabei sein. Frau Fino ist doch weg. Wie gut. Sie würde nur stören, uns beide. Ebenso ihre Liebhaber, der Herr Kaminski. Du hast Prokura, das genügt. Je compte sur toi, Vera. Compris? Je compte sur toi. Ja, meine Herren. So ließ sich Vera einwickeln. Und dann fälschten die beiden die Bilanz. Vera sah sich schon als Madame Pecheur auf dem Montmartre. Aber Pustekuchen, Pecheur war lange verheiratet. Allerdings, bis Vera das dämmerte, war Traute Fino schon um Hab und Gut gebracht. Das alles erzählst du mir jetzt, altes Mädchen, sagte ich zu ihr. Ein bisschen später erzählst du mir das. Aber dank deinem Schöpfer, dass du jetzt wenigstens einen Mumm dazu hast. Nun setz dich hin und schreib dir's von der Seele. Mach's schriftlich. Schrift gut. Und dann wollen wir weitersehen. Ja, es ist alles ganz schön, Herr Kaminski. Was hatte aber Sabatier mit der Geschichte zu tun? Sabatier, mein damaliger Kompagnon in Berlin. Sabatier? Ja, Herr Masur, der saubere Herr Sabatier hat da mit der Odaliske bzw. mit Herrn Pecheur halbe gemacht. Unmöglich, Sabatier, Rechtsanwalt Sabatier, mein eigener Sozius, Sie lügen. Ich erzähle Ihnen nur, was ich von der Vera weiß. Aber schließlich muss Vera es ja gewusst haben, meinen Sie nicht? Sabatier hat mit der Clique unter einer Decke gesteckt. Er selbst hat der Vera die eidesstattlichen Erklärungen aufgesetzt. Das kann nicht stimmen. Da war doch noch der Buchprüfer von der Handelskammer, Herr Kaminski. Bestochen! Von Sabatier bestochen war der. Er setzte Siegel und Unterschrift unter lauter gefälschte Listen. Und diese Listen, die haben das Gericht ganz einfach aufs Kreuz gelegt. Ohne Sabatier, wie Sie sehen, wäre das nie geglückt. Herr Kaminski, wenn die Spiegel das alles aber schriftlich eingestand, wusste sie denn nicht, dass sie sich damit selbst ins Gefängnis brachte? Natürlich hat sie das gewusst. Denn am nächsten Tag war sie ja nicht mehr im Büro. Und als ich nach 5 an ihre Wohnungstür kam, denn ich suchte sie natürlich in ihrer Wohnung. Da ist er ja. Der Herr von gestern Nachmittag. Herr Kommissar! Herr Kommissar! Dieser Herr? Ja. Kommen Sie doch mal rein. Das ist er. Was ist denn los? Das ist er. Setzen Sie sich mal hin. Ja. Sie heißen? Kaminski. Edmund Kaminski. Und Sie haben Frau Spiegel gestern Nachmittag besucht? Ja. Wieso denn? Ist was passiert? Sie wurde eben gefunden. In meinem Hause. In meinem Hause. Moment. Doch nicht tot. Na, reden Sie doch schon. Ich muss Sie um einige Auskünfte bitten. Tja, leider muss ich Ihnen die Mitteilung machen, dass Frau Spiegel Selbstmord begangen hat. Sie hat sich erhängt. Auf dem Tisch lagen beschriebene Blätter, ein Schuldbekenntnis, wie sie es nennt. Wenigstens ist das die Überschrift. Wissen Sie etwas davon? Was denn? Ja, Herr Masur und Mr. Cross. So begann also das Wiederaufnahmeverfahren. Und so wurde ich Zeuge. Verstehen Sie? Zeuge für Traute Fino gegen Odaliske Paris. Als ich Traute im Gerichtssaal traf, hatte sie allerdings kein Auge für mich. Sie war schneeweiß geworden, trotz Vampir. Und in ihrem Gesicht stand ein Triumph, der einem Angst machte. Aber sie triumphierte. Allerdings etwas zu früh. Leider triumphierte sie etwas zu früh. Ich habe folgende Feststellungen zu treffen. Erstens, der Rechtsvertreter der beklagten Firma Odaliske, Rechtsanwalt Sabatier, ist 1934 aus rassischen Gründen emigriert. Aufenthaltsort unbekannt. Das erschwert die Sachlage natürlich sehr. Sabatier hätte wichtige Aussagen zu machen, die unbedingt notwendig sind. Aus rassischen Gründen emigriert. Zweitens, der Kommissionär der beklagten Firma Odaliske, André Pecheur, ist nach Auskunft des Pariser Polizeipräfekten flüchtig und in Frankreich derzeit nicht aufzufinden. Auch das erschwert die Sachlage bedeutend. Pecheur ist die Schlüsselfigur, die ausfindig gemacht werden muss, um den Tatbestand einwandfrei zu rekonstruieren. Frankreich derzeit nicht aufzufinden. Drittens, Die Firma Odaliske ist, soweit wir feststellen können, inzwischen im Handelsregister gelöscht. Das erschwert die Sachlage ganz außerordentlich. Dann kann ja nur gegen Einzelpersonen vorgegangen werden. Dann muss ja überhaupt erst ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, da der Schadensanspruch von Frau Fino, Inhaberin von Vampir, sich mittlerweile auf 400.000 Mark beläuft und da der Gegner gar nicht greifbar ist. Ja, meine Herren, so verzwickt war die Sache. Das Verfahren lief vom Landgericht in der Berufung zum Kammergericht, in der Revision zum Reichsgericht und vom Reichsgericht zum Kammergericht zurück. 3 volle Jahre ging das so durch die Kanzleien. Frau Fino klagte im Armenrecht. Sie war nur noch ein Schatten. Die Frau war nur noch in Gerippe. Ihre Garderobe war aufgebraucht. Statt ihrer weißen Glacierhandschuhe trug sie Bilie aus Zwirn, an den Fingerspitzen durchgewetzt. Und in dem schwarzen Komplett, wissen Sie, das noch aus der Zeit von Emils Beerdigung stammte, wurde sie so eine Art Schreckgespenst der Gerichte. Die Spinöse ist wieder da, tuschelten alle, wo sie auftauchte. Und sie tauchte überall auf, wo sie glaubte, man würde auf sie hören. Es mochte nur eine Stelle sein, die was mit ihrem Fall zu tun hatte oder nicht. Sie kam, sie redete, sie querulierte. Ich hab's von Anfang an gewusst. Ich wusste ja, dass sie mich betrogen hatten und deshalb muss mir das Gericht recht geben. Endlich mal! Schließlich muss ich ja entschädigt werden für all die Jahre, für 3 Jahre schon. Mein Herr, haben ja gar keine Ahnung, was ich durchgemacht habe, wenn das überhaupt mit Geld gut zu machen ist, wenn man es überhaupt bezahlen kann. Wie hoch ist denn die Summe, Frau Fino? Ja, was denken Sie denn? Eine 500.000 schon? Was glauben Sie denn, wie viel mir Vampir inzwischen eingebracht hätte? 3 Jahre geht das schon, 3 Jahre. Gewiss, aber die Schriftsätze brauchen Zeit, das müssen Sie doch verstehen. Zeit, noch meine Zeit, mein Leben, gar nichts. Habe ich nicht gewonnen, was verzögern Sie denn, die Sache, die so klar liegt? Wieso? Aber Frau Fino, hier empfiehlt sich wirklich nur Geduld. Im Übrigen stehen wir kurz vor der Entscheidung. Der Ausgang ist ganz sicher. Wenn nicht höhere Gewalt, die natürlich eintreten kann. Höhere Gewalt kann natürlich eintreten. Seit heute Morgen 2.20 Uhr hat die deutsche Wehrmacht zur Sicherung des Reiches die deutsch-polnische Grenze überschritten und befindet sich im Vormarsch. Welch ein Zusammentreffen. Das Kammergericht hat entschieden, Sie haben auf ganzer Linie gewonnen. Schadenersatz kann in voller Höhe eingeklagt werden. Ich gratuliere, Frau Fino, von ganzem Herzen meine Glückwünsche. In voller Höhe? In voller Höhe? Wirklich? Oh mein Gott, wirklich? Ja, aber der Krieg ist ausgebrochen, Frau Fino. Leider, alle zivilen Rechtsstreitigkeiten sind bis Kriegsende ausgesetzt. Ihr Fall, Frau Fino, ist natürlich in keiner Weise kriegswichtig und zu unserem Bedauern wird man auch noch aus anderen Gründen die Entscheidung vertagen müssen, gnädige Frau. Die Objektivität der deutschen Rechtspflege erlaubt nicht, einen Rechtsstreit gegen Angehörige eines Feindstaates fortzusetzen, wenn deren Rechtsverteidigung durch den Krieg entscheidend behindert ist, verstehen Sie? Nein. Nein. Also, so lagen die Dinge, Herr Kaminski. So war die Sache. Ja, Herr Masur. Was habe ich denn damit zu tun? Wie kamen Sie dazu, ausgerechnet mich zu belangen? Ausgerechnet meine Juwelen? Ich weiß es nicht, Herr Masur. Vielleicht weiß es Glienicke, der Gerichtsvollzieher. Das ist doch der Mann, der in Südende die Pfändung durchgeführt hat. Und zugleich der später mit Frau Fino nach Paris gereist ist. Ja, da weiß ich auch nichts von, Herr Masur. Ich erinnere mich bloß, dass sie sich an den Glienicke in ihrer Not gewandt hat, weil sie ja selbst jetzt mit Pfänden dran war. Und Sie wissen nicht einmal, wo er wohnt? Na, raus mit der Sprache. Keine blasse Ahnung. Ich habe überhaupt von keinem mehr gehört. Von keinem. Bestimmt, Herr Masur. So. Wie kommen Sie denn aber hierher? Hm? Hier, nach Moabit. An den Ausgangspunkt der ganzen Affäre zurück. Na, was ist? Wissen Sie doch eine Antwort. Daran ist mein Holzbein schuld, meine Herren. Nur mein Holzbein. Es gab mir einen Tipp, durchs verbrannte Berlin nach Moabit zu humpeln. Und siehe da, das Haus stand noch. Der Laden war beinahe intakt. Geschenkt. Hier interessiert mich nur noch eins. Wo ist Glienicke? Wo wohnt er? Wo ist der Schmuck? Na? Wird's bald? Ich habe alles gesagt, Herr Masur. Wo ist Glienicke? Ich warne Sie, mein Lieber. Na, lassen Sie mal so. Den Glienicke, den werde ich schon finden. Herr Kaminski hatte wirklich alles erzählt, was er wusste, meine Damen und Herren. Auch Cross und Masur waren im Grunde davon überzeugt. Deshalb gingen sie gleich auf die Suche nach dem Gerichtsvollzieher Glienicke. Wie sie ihn fanden und was er von Frau Fino und dem verschwundenen Schmuck zu berichten hat, das wird Ihnen Herr Glienicke selbst erzählen, im nächsten Kapitel unter der Devise »Üb immer Treu und Redlichkeit«.